Anstrengende Wochen liegen hinter Professor Monika Auweter-Kurz. Die Präsidentin der Uni Hamburg war unter anderem wegen ihres Führungsstils mächtig in die Kritik geraten, sowohl in der Professorenschaft als auch bei den Studierenden. Wir haben hier in der Sendung mehrfach darüber berichtet. Eigentlich hatte Auweter-Kurz von Anfang an als Präsidentin einen schweren Stand, doch sie wollte die Stellung halten. Nun allerdings haben sich die Dekane mehrheitlich gegen eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen. Verena Herb beobachtet für uns die Entwicklung in Hamburg. Frau Herb, bedeutet das nun, dass Frau Auweter-Kurz den Präsidentenstuhl räumen wird? Ja, das kann man wohl sagen, Frau Malaika. Also, dass Monika Auweter-Kurz ihren Posten als Präsidentin räumen wird, das steht so gut wie fest. Ist eigentlich nur noch die Frage, wann genau sie geht und wie genau sie geht. Der Hamburger Senat, also in dem Fall die Wissenschaftssenatorin Herlind Gundelach, die hat Frau Auweter-Kurz einen Auflösungsvertrag geschickt. Das ist das offizielle Statement der Senatorin war, es wurde der Präsidentin ein Angebot unterbreitet, den Vertrag im wechselseitigen Einvernehmen aufzulösen. Eigentlich würde der Vertrag der Präsidentin noch bis 2012 gelten, aber die Stimmung an der Uni ist so schlecht und die Unterstützung für die Präsidentin ist so gering, dass Frau Auweter-Kurz sich wohl entscheiden wird, das Angebot anzunehmen. Aber wie gesagt, eine offizielle Aussage der Präsidentin wird erst im Laufe dieser Woche erwartet. Aber aus Kreisen des Präsidiums habe ich erfahren, dass sie wohl ihr Amt nicht mehr länger ausüben wird. Von außen betrachtet wäre das wohl auch das Beste, wenn sie das Angebot annehmen würde, denn würde sie selbst ihren Rücktritt erklären, käme das einer Kündigung gleich und dann hätte sie kein Anrecht auf weitere Geldzahlungen. Und sie wird sich wahrscheinlich auch ersparen wollen, dass der Hochschulrat sie als Präsidentin abwählen würde. Ich denke, diese öffentliche Demütigung, die wird sie sich wohl lieber ersparen wollen. Welche Gründe haben denn jetzt maßgeblich dazu geführt, dass die Zusammenarbeit so aufgekündigt wurde? Sie haben es ja in der Anmoderation schon angesprochen. Also in erster Linie wird wohl ihr autoritärer Führungsstil kritisiert. Es gab zum Beispiel einen Vorfall, der innerhalb der Uni als Maulkorb-Erlass bezeichnet wird. Also ein offizielles Schreiben seitens der Präsidentin, dass nur sie für die Außenvertretung der Uni zuständig sei. Ab da sollten alle Professoren die Äußerungen in der Öffentlichkeit mit der Pressestelle absprechen und auch absegnen lassen. Dann ist sie eine große Befürworterin der Studiengebühren, was ihr bei einigen der Studenten keine Sympathien eingebracht hat. Und zu guter Letzt, sie hat sich sehr vehement dafür eingesetzt, dass die Universität komplett in den Hafen verlegt werden sollte und hat, und das war der Fehler, das als einhellige Meinung der gesamten Universität verkauft. Und damit hat sie wohl auch einige vor den Kopf gestoßen. Das ging dann alles so weit, dass 120 Professoren und 170 wissenschaftliche Mitarbeiter in einem Protestschreiben bereits den Rücktritt der Präsidentin gefordert haben. Dann der Höhepunkt letzte Woche, Sie haben es angesprochen, die Dekanen der Fakultäten, die nach der Unileitung die zweitwichtigste Führungsebene bilden, haben mit einer Mehrheit von 4-1 eine weitere Zusammenarbeit mit der Präsidentin abgelehnt. Und das war wohl auch für die Politik, also für die zuständige Senatorin, letztendlich der Grund, dass Konsequenzen gezogen werden mussten und der Präsidentin das Angebot mit dem Vertrag zugeschickt wurde. Man muss aber auch fairerweise sagen, Frau Malaike, Monika Auweter-Kurz kam von außen aus Baden-Württemberg und hat auch ein schweres Erbe angetreten. Also ihr Vorgänger, der ehemalige Präsident, war eher so ein Diplomat, wenn man so will, hat einen Kommunikationsstil des Ausgleichs geprägt, heißt es von Insidern der Uni. Und Monika Auweter-Kurz hatte da eine ganz andere Herangehensweise und sie hatte, weil sie eben von außen kam, auch keine Hausmacht in dem Sinne, die sie in ihren Reformbemühungen, sage ich mal, hätte unterstützen können. Gibt es denn schon Informationen darüber, wer die Nachfolge antreten soll? Na, als kommissarische Leiterin wird jetzt die derzeitige Vizepräsidentin Gabriele Löbscher gehandelt. Sie hat den Strukturprozess innerhalb der Uni mitbegleitet, an der Seite von Auweter-Kurz. Sie ist auch schon länger an der Uni, war früher Gleichstellungsbeauftragte und das ist wohl auch ihr Vorteil. Sie genießt das Vertrauen der Dekane, heißt es. Aber auch da ist noch nichts fest. Von offizieller Stelle will man sich noch nicht über eine mögliche Nachfolge äußern. Und solange die Nachfolge nicht geklärt ist, bleibt das Amt erstmal unbesetzt. Das könnte sich auch mehrere Monate hinziehen. Also genau. Das weiß man hier auch noch nicht, Frau Malaike. Fest steht aber wohl, Monika Auweter-Kurz wird die Spitze der Uni Hamburg verlassen. Zum Stand der Dinge war das Verena Herb. Dankeschön.